Hallo zusammen. Der Gründonnerstag ist vorüber und wir haben uns davon inspirieren lassen und zusammengefunden, um die Folge G aufzunehmen. Hallo Maren. Hallo, das war sehr schön. Und genau in dem Moment, als du das gesagt hast, ist mir aufgefallen, heute ist der 24.04. Das heißt, in 8 Monaten ist schon wieder Heiligabend. Oh, du Ja. Fröhlich. Ja, wir sind eigentlich noch Stimmt. in Osterstimmung, ne? Ja. Und jetzt ist schon wieder bald Weihnachten. Es geht so Hast schnell. du schon eine Wunschliste? Nee, aber ich habe versucht, mir eigentlich so ein bisschen anzugewöhnen, dass ich immer übers Jahr mir Sachen aufschreibe, wenn mir was einfällt, damit ich dann Das nicht ist irgendwie so clever. kurz im Dezember oder weiß ich nicht was, wenn mich dann irgendwie meine Eltern oder wer auch immer fragen, was ich mir so wünsche und mir nichts einfällt. Aber dann ist halt auch das Problem, wenn mir jetzt zum Beispiel was einfällt, dann will ich es meistens auch jetzt schon haben und kaufe Das mir es kenne dann ich. irgendwie eher selber oder weiß ich nicht, ne, lass es mir dann wenigstens zum Geburtstag schenken, was jetzt im Sommer ist. Aber bisher habe ich, glaube ich, noch keine Wunschliste. Nee. Die wird aber auch immer weniger irgendwie, ne? Das stimmt. Das konnte ich mir nie vorstellen als Kind, dass man mal keine Wünsche haben kann. Nee, ich auch nicht. Aber ja, man ist irgendwie immer wie gesättigter und braucht eigentlich eben nicht mehr so viel. Das stimmt. Ja, jetzt, wo man halt dann auch selber Geld verdient, kann man sich dann halt auch eher mal was kaufen, als halt als Kind, wo du irgendwie nur ein paar Euro Taschengeld hast, ne? Ja. Da kannst du ja nicht einfach irgendwie Sachen kaufen. Ja. Willst du uns was Ach erzählen so, zum G? das stimmt. Ich hatte schon wieder vergessen, was wir machen wollten. Ja, das G. Also wir nehmen gerade einen Podcast auf. Ich hoffe, ich habe auf Aufnahme gedrückt. Ja, das wäre blöd. Oh Gott, wenn uns das irgendwann mal passiert, ne, dass nur einer aufnimmt und der andere Das einfach ist eine umsonst quatscht. Horrorvorstellung, ja. Das wäre richtig schlimm. Dann müssen wir die eine Spur dann trotzdem hochladen und dann sollen die Leute sich denken, was dann die andere Person gesagt hat. Irgendwie Genau, muss man sich dann genau. zusammenreimen. Ja, der, die, das G, ist, Sehr schön umschifft. ja, ist der 7. Buchstabe im Alphabet. Ne? Das heißt, wir sind schon bei Folge 7 heute. Meine persönliche Lieblingszahl übrigens, die 7. Oh. Aber das so ganz nebenbei nur. Der liegt bei unserem Ranking genau in der Mitte. Er liegt nämlich auf Platz 13 und es gibt ja Ah. 26 Buchstaben Ja. und hat eine durchschnittliche Häufigkeit von 3,01%. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, ne? Irgendwie, aber Ja, aber ich glaube, es ist nicht schlecht. ich frage, also das muss ja am Ende 100 ergeben, ne? Diese 26 Buchstaben von Prozentzahlen. Aber bisher haben wir immer nur so Ja. kleine, obwohl wir ja schon den Platz 1 hatten, haben wir irgendwie immer nur so kleine Prozentzahlen, habe ich das Gefühl. Na gut, dann Ja, am aber 100 Ende durch 26 ist halt wollte ich auch eben gerade sagen, schon. ja, am Ende bleibt da nicht so viel übrig pro Buchstabe. Ist ja klar, dass jetzt kein Ja. Buchstabe 50% hat oder so. Das wäre ja schon Ich bin verrückt. schon gespannt auf die Prozentzahl des niedrigsten Buchstaben. Ja, ich auch. Also des Buchstabens mit der niedrigsten Ja. Häufigkeit. Das ist dann vielleicht 0, Komma. Ja, ich weiß noch, welcher Buchstabe es war, glaube ich. Aber also man kann Ja, sich weil ja du auch schon so halb gespoilert denken, hast. ne, was das sein könnte. Dann habe ich hier noch, achso, erstmal das Fingeralphabet, machen wir das zuerst. Und zwar ist es einfach nur, als würdest du mit dem Zeigefinger auf jemanden drauf zeigen. Also du schließt die Hand bis halt auf den Zeigefinger, den streckst du nach vorne aus und der Ja. zeigt von dir weg. Okay. Und der Daumen liegt auch quasi so auf dem Zeigefinger so ein bisschen. Also der ist nicht in der Faust drin, sondern der liegt so. Ah. Das ist dann das G, warum auch immer. Aber Also, ja. manche kann man sich total gut erklären und Ja. andere wiederum. Gut, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das G anders Nee, das ist ja eben, das ist halt auch schwierig, darstellen ne? Gerade weil das ja auch immer nur würde. mit einer Ja. Hand ist, kannst du da Ja. ja nicht so viel machen irgendwie. Gut, vielleicht so den Zeigefinger krümmen und den Daumen in die Mitte legen. Dann wäre es so ein bisschen Ja. wie ein G. Ja, das stimmt. Aber Ja. dann sind noch so drei andere Finger, die nicht wissen, was sie tun sollen. Das stimmt, ja. Ist schon nicht so einfach. Und dann habe ich hier noch was gelesen. Und zwar wurde der Buchstabe G um 230 vor Christi von einem Schreibschulbetreiber als Variante vom C eingeführt. Was sich irgendwie Ah. für, also Das C und das G, wo haben die denn, also warum als Variante vom C? Das verstehe ich nicht. Das steht hier aber auch leider nicht. Steht keine Erklärung zu. Ja, und das ist noch interessant. Das, Ja. ja. Ja gut, es gibt ja auch die Variation G mit H, so wie C mit H, also Ghetto oder. Ghetto. Das ist das Erste, was dir einfällt. Ja, Ja, bestimmt haben die dann das Wort Ghetto. Ja. weißt du, ich vergesse meine Roots nicht. Sehr gut. Ja, vielleicht, ne? Oder jetzt fällt mir nichts ein mit GH. Oder vielleicht nur als Variante, weil es sich ähnlich schreibt, einfach ein bisschen verschnörkelter. Das stimmt, ja. Ah, weißt du Ja? was? Ich hab jetzt, bin Was? jetzt mal auf den Namen gegangen, auf diesen Typen hier. Da steht, ihm wird die Erfindung des Buchstaben G des lateinischen Alphabets durch Hinzufügung eines Striches an den Buchstaben C zugeschrieben. Vielleicht geht es nur um die Schreibweise und nicht um Ach den so. Klang. Aber Ja. wir werden es nicht herausfinden. Aber ja, egal. Aber es ist interessant. Es ist interessant. Aber stimmt wirklich von der Lautsprache her, G ist so weich und dumpf und C ist ja dann eher zischend, Ja, eben, C ist oder? halt dann eher wieder Z, ne? Also so ein bisschen, bist du daher Ja. Z und S oder so. Ja, so, das war's zum G. Jetzt können wir starten. Und zwar mit Starten. einer, ja, mit einer großen Auswahl an Kategorien, ne? Weil wir ja quasi wieder von vorne anfangen. Und es sind wieder alle Kategorien im Spiel, bis auf die, die wir Ja, eliminiert haben. genau. Du wolltest ja vorhin schon die Aufnahme starten und ich habe gesagt, ich muss noch weiter auffächern meine Karten, Ja. weil jetzt sind es wieder so Es viele. sind so viele. Es ist wirklich eine bunte Mischung, eine bunte Auswahl. Ja, ich bin ganz gespannt. Ja, Ja, ich ziehe mal, fang mal ne? an. Gut. Also, wir starten mit einem Buch. Oh. Ich wollte eben noch sagen, ich fände es richtig cool, wenn jetzt endlich wieder die Kategorien kommen, die wir so in den ersten Folgen hatten. Und jetzt kommen die, die wir jetzt zuletzt erst hatten. Ja, Buch hatten wir in Folge D. Das, ja, okay, Das D weiß ist ich auch, noch. ja, das ist ja auch schon wieder. Ich meine, so viele Folgen haben wir auch noch nicht, ne? Stimmt. Ein Buch mit G. Puh. Oh Gott, mir fällt gerade gar nichts ein. Mein Kopf ist leer. Ja, ich habe nur so Assoziationen, aber es ist halt nicht, es ist nicht ein Buch mit G. So. Gott, ist das schwierig und dann so unter Druck. Mir fällt nichts ein. Also, was ich als erstes dachte, ist so, ja, da gibt es bestimmt ein Geografiebuch. Und dann kamen sofort meine Hirnzellen und sagten, ja, aber das heißt Atlas. Und ich so, okay, Ja. gut. Geht nicht. Ja, das Und stimmt. dann kam mir, aber über das Buch haben wir auch gesprochen, der Hauptdarsteller quasi in Das Parfüm heißt ja Grenouille. Stimmt, ja. Das schreibt man ja, glaub mit G. Ja, ich glaube auch. Wenn ich jetzt nicht in einer Grissini-Situation bin. Aber ja. Ich überlege auch, ob ich irgendein Kinderbuch, irgendwas von früher oder irgendwas mit G. Gab es ein Goofy-Buch? Nur mit Goofy? Glaube nicht, oder? Das war doch nur als Serie. Oder gibt es ein Märchen mit G? Ja, gut, ja, die Grimm-Märchen. Alle Stimmt. Alle. Grimm-Märchen. Einfach alle. Alle. Ja. So, Stimmt. wir haben Oder. jetzt 5 Stunden Zeit, diese durchzusprechen. Alle aufzuzählen. Genau. Hast du ein Lieblings-Grimm-Märchen? Fang du mal an, weil ich bin mir nicht so sicher, welche Grimm-Märchen sind und welche nicht. Das habe ich auch gerade überlegt. Also mir ist gerade eins direkt in den Kopf gekommen und ich glaube, das ist auch ein Grimm-Märchen. Und zwar Tischlein deck dich. Okay, Okay, vielleicht, ja. vielleicht sage ich jetzt auch was Falsches. Ich google mal kurz. Ich auch. Liste von Märchen, Grimms Märchen. Ja. Der Verkauf. Ja, puh. Tischlein deck dich. Und Kann das sein? Die haben 200 Märchen geschrieben. was? Ja, vielleicht, ne? Ja. Aber 200 würden mir jetzt nicht einfallen auf die Schnelle. Nee. Boah, aber ich sehe hier gerade, dass es so ein so ein ganzes Paket, also was heißt Paket, so ein ganzes Buchband, also mehrere Bänder gibt mit den Märchen. Boah, das kaufe ich auf jeden Fall später und lese es meinen Kindern vor. Alle. Oh ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde es so toll, das Märchen vorlesen. Und jetzt hatte ich gerade ein, wie sagt man dem? Nicht ein Flashback, aber es gibt ein Märchen von Grimm, das heißt, von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Okay. Ich kenne den Spruch so ein bisschen, aber ich kenne das Märchen nicht. Ich habe allerdings letztes Jahr das Buch von Till Reiners gelesen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, kommt mir bekannt vor, der Name, aber ja. Was ist er? Auch so, nicht Stand-up, aber ich glaube Poetry Slam hat er gemacht. Ah, und ja. Ist halt auch so ein bisschen politisch unterwegs. Ich finde ihn ziemlich gut und ich glaube, Sophie Passmann hat ist ein bisschen verliebt in ihn. Okay. So, also auf jeden Fall hieß sein Buch eben auch von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Ah. Und ich habe das dann so, so verlinkt mit ihm. Aber ja, nicht das als Grimm-Märchen. Ja, okay. Ja, aber ich wollte gerade sagen, da ist auch nirgendwo ein G drin. Weder in seinem Namen noch in dem Buch. Nee, nee. Aber immerhin im Grimm. Genau. Aber wie wär's denn mit Gute-Nacht-Geschichten? Fängt mit G an. Es ist ja auch schon spät, ne? Deshalb, ja. Ganz früher, da haben mir meine Eltern immer Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen. Das fand ich auch immer toll. Da mussten sie sich durch Bücher quälen und halt auch immer noch vom Hochdeutschen ins Schweizerdeutsche übersetzen, simultan quasi. Oh Gott. Es ist also Höchstleistung gewesen. Eben, das haben sie gemacht, als ich Kind war. Und dann später weiß ich noch, dass ich mit meiner besten Freundin, ich meine, als ich Teenie war, war ja noch Zeit des Kassettenrekorders, war noch okay. Also das war damals noch aktuell. Und dann haben wir uns in unseren schlimmsten Verliebtheitsphasen von irgendwelchen Typen, die natürlich unerreichbar waren, haben wir uns gegenseitig Geschichten aufgesprochen auf Band. Und das konnten wir dann quasi hören beim Zu-Bett-Gehen oder sonst. Ja. Das war ja dann auch schon eine Art Podcast, oder? Ja, nur alleine. Also wir haben dann, ja, genau. Stimmt, lustig. Ich habe, also meine Karriere startete schon vor 10, 15 Jahren. Ja, dann war sie mal kurz stillgelegt und jetzt blüht ganz sie wieder kurz auf. Ja. Und was hast du für Verbindungen mit Gute-Nacht-Geschichten? Ja, ich erinnere mich, dass mein Vater immer sich halt welche ausgedacht hat selbst, beziehungsweise er hat uns immer gefragt, also wir sollten irgendwie, weiß ich nicht, drei Begriffe oder so sagen und die musste er dann in die Geschichte mit einbauen. Und wir haben es dann halt immer versucht, möglichst schwer zu machen, ne, mit halt drei Worten, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Weil irgendwie hat er es halt immer hinbekommen. Und dann hat er uns noch immer gefragt, ob es eine lustige oder eine spannende Geschichte sein soll. Und wir haben halt immer lustig gesagt, weil wir halt auch Schisser waren. Und er hat aber auch immer damit angefangen, es war einmal in einem dunklen, dunklen Wald. Und dann haben meine Schwester und ich immer geschrien und gesagt, nein, wir haben gesagt, eine lustige Geschichte. Und dann hat er halt eine lustige erzählt. Aber er hat immer wieder diesen Witz gemacht und wir sind immer wieder drauf reingefallen. Und dachten, jetzt erzählt er eine Gruselgeschichte, obwohl wir eine lustige Geschichte haben wollten. Ja, aber das war immer, das war sehr amüsant. Aber da habe ich Respekt vor, wenn man sich so eine Geschichte aus dem Ärmel schüttelt. Ja, total. Also ich glaube, die waren im Endeffekt auch nicht wirklich lang, weil wir sollten ja auch eigentlich dann schlafen. Ne? Aber wir haben natürlich, lagen halt immer wach und haben zugehört, ob er die Begriffe sagt, die wir ihm gegeben haben. Mhm. Aber ich kann mich auch überhaupt nicht daran erinnern, was das dann für Geschichten waren. Also die waren echt so, ja, ganz spontan ausgedacht in dem Moment. Ach, cool. Schon verrückt. Hast du sein Talent geerbt? Ja, weiß ich noch nicht. Bisher habe ich das noch nicht. Kam es noch nicht dazu, aber ich weiß nicht, vielleicht mal gucken, ob ich das könnte. Hier erzählen wir uns ja auch Geschichten. Ja, eben, irgendwas. Niemand weiß, was wahr ist. Eben. Ja, mehr fällt mir nicht ein. Ja. Ja, ich wühle mich mal ein bisschen nach unten. Vielleicht sind da die von den ersten Folgen. Genau, die alten abgestandenen. Und zwar, so schön, ne? Endlich wieder essen. Sind es Ah. die Dinge aus dem Kühlregal? Okay. Gartenerbsen. Was? Gartenerbsen? Okay. Glaub, ich habe mir am Wochenende Erbsen gekauft und ich glaube, die hießen Gartenerbsen, weil die sind so schön groß. Ah, ja, ich habe es gerade mal gegoogelt. Gibt es tatsächlich? Ha. Oh. Hat mich mein Hirn nicht im Stich gelassen. Die mag ich. Ja, ich esse viel zu selten Erbsen und so. Ja, ich eigentlich unterm Strich auch nicht so viel, aber ich mag sie. Okay. Bist du bei Gemüse, wenn jetzt nicht ganz frisch gekauft, eher auf der Seite Tiefkühlgemüse oder Dosen, Konservendosengemüse? Ich glaube, da bin ich eher bei Tiefkühl. Also ich überlege gerade, kommt jetzt drauf an, was gibt es denn in der Dose, was ist auch, na gut, Erbsen, ne? Gibt es auch, Zum Beispiel. wobei ich Ja, glaube, oder Bohnen gibt es auch nee, ich glaube, beides. ich würde ich auch alles eher tiefgefroren kaufen. Ja. Ja, bin ich auch bei. Ja. Wenn noch genügend Platz ist in der Ja, oh, Tiefkühltruhe das stimmt, das habe ich auch oder im oft das Eisfach, Problem, ja. dass da nicht so viel Platz ist und das irgendwie reingequetscht werden muss. Genau. Ja, und die Erbsen haben geschmeckt. Die haben geschmeckt, das war sehr gut. Ja. Ja. Erbsen habe ich übrigens, als ich in Finnland war, in Helsinki, auf dem Markt im Sommer, habe ich was beobachtet, was ich vorher nicht wusste, dass man das überhaupt machen kann. Und zwar haben die Finnen, die kaufen sich eben beim Gemüsestand, kaufen sie sich die Erbsenschoten, die frischen, und snacken die so weg. Also natürlich ohne die Schoten, aber die pulen sich die Erbsen raus und Okay. essen das als Snack. Also die Eltern geben das auch den Kindern und so, anstelle von irgendwelchen Süßigkeiten quasi. Okay. Ja, essen die dort frische Erbsen. Das fand ich so faszinierend irgendwie, Das habe ich auch noch nie weil, gesehen. ja, ich weiß nicht. Ich dachte vielleicht eher, dass ungekochte Erbsen giftig sein können oder keine Ahnung. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, Ja. das zu probieren so. Nee, das stimmt. Ja. Aber hast du es dann mal probiert? Ja, also jetzt jeden Frühling schaue ich, dass ich irgendwann einmal dazu komme, auf dem Markt Erbsen zu kaufen, auch wenn nur aus nostalgischen Gründen und esse dann auch ein paar. Ja, und wie So, schmeckt das ja. so? Bisschen süßlich, bisschen bitter, ist noch schwierig zu beschreiben. Es ist natürlich ganz eine feste Konsistenz, also es ist nicht so das leicht mehlige, was man kennt, wenn sie gekocht sind. Ja, ist noch schwierig zu beschreiben. Am besten mal ausprobieren. Ja, muss ich wirklich mal machen. Ja, und man ist halt auch so beschäftigt. Man kann was rumknubbeln. Das finde ich noch gut. Ja, das stimmt. Man muss was Ja. machen, damit man ans Essen kommt. Genau. Man muss dafür Ja, arbeiten. exakt. Bist du durchs Kühlregal geschlendert? Ja, und ich bin stehen geblieben beim Gouda. Ah ja, ich enthalte mich. Wieso? Weil du Experte bist? Quatschkäse. Nein. Aber du magst schon Gouda. Ja, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Gouda gegessen Echt? habe. Krass. Ja, es gibt schon viel anderen Käse und besseren, finde Ja? ich. Aber Okay. ja, schon. Ja, ich finde Aber mit. wie gesagt, ich Ja. habe den Geschmack jetzt eigentlich gar nicht auf der Zunge. Okay. Ja, ich finde mit Gouda ist man irgendwie immer auf der sicheren Seite. Also, wenn ich jetzt, also zum Beispiel, wenn ich Scheibenkäse kaufe, kaufe ich halt fast immer nur Gouda, weil ich einfach weiß, den mag ich. Und da, Ja. ne, bin ich halt irgendwie auf der sicheren Seite. Aber ja, es gibt natürlich auch ganz viele andere leckerere Käsesorten. Aber ich finde Gouda ist schon Klassiker. Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, wahrscheinlich schmeckt der Gouda bei dir auch anders als bei uns. Wahrscheinlich. Aber ja. Ja, müsste ich auch mal wieder probieren, eigentlich, dass ich wirklich mitreden kann. Ja. Ja. Ja. Ich bin gerade irgendwie ungesprächig. Aber vielleicht liegt es an Ach unseren. du, nicht so wichtig, weißt Aber du? ich weiß auch nicht. Ich denke an den Gouda. Ich habe noch nichts gegessen. Vielleicht liegt es daran. Oh je. Ja. Soll ich das nächste ziehen? Ja, mach mal weiter. Und uns ablenken? Ja, gut. Vielleicht kommen wir dann noch ein bisschen in Fahrt. Also ich. Ja, du kommst jetzt so in Fahrt, dass du uns ein Lied vorsingen darfst, Micky. Oh, oder Gott. Einen Künstler nennen darfst. Ja, oh Gott. Jetzt muss ich kurz überlegen, nehme ich jetzt Lied oder nehme ich... Hast du für beides was im Kopf? Nee, ich habe noch gar nichts. Deshalb habe ich mal überlegt, auf was... Okay, aber gut überbrückt. Wohin jetzt mein Gehirn denken soll, in welche Richtung. Ich habe was. Okay. Okay, ich überlege jetzt mal ein Lied. Ein Lied mit G. Ja. Ist gut, weil ich habe einen Interpreten. Es gibt bestimmt mega viele, aber fällt gerade nichts ein. Oh Gott. Irgendwas Englisches mit Go oder so. Ghostbuster. Gibt's. Heißt das Lied ja, so? Ja, genau. Heißt das Lied denn überhaupt auch so oder singen die das nur zwischendrin? Nee, ich glaube, das heißt so. Ja. There's something strange in the neighborhood. Ich guck gerade mal. Ist ein Lied. Ja, doch, ich glaube, es heißt Ghostbuster. Ja. Ja, das finde ich. Jetzt habe ich wieder tagelang Ohrwurm von diesem Lied bestimmt. Ich finde, das ist so ein Ohrwurm. Ja, es ist so eins. Ja, stimmt. Aber es ist auch einfach cool. Aber es ist uralt, oder? Ja, ich habe es auch gerade versucht rauszufinden. Ja, aus dem Jahre 84. Ja. Das ist schon. Ja, da gab es uns bisschen, noch nicht. Nee. Ja, nicht schlecht. Ja. Ghostbuster. Das war ja auch ein Lied zu einem Film, oder? Ja, zu Ghostbusters. Ja. Und das ist auch ein Wort mit GH, so wie dein Ghetto. Stimmt. Dein Ghostbuster. Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ja, ich habe an Gwen Stefani gedacht. Ah, ja. Sagen wir mal, ja, eben ohne No Doubt, also ja. Bei ihrer Solo-Karriere. Wie lange, das ist also 10 Jahre oder so her? Oder wie lange? Ein bisschen länger vielleicht sogar noch, oder? Dass die... Ja, ich überlege. Ich glaube, das war in den 90ern, so mit den großen Hits. Und dann oh, okay, also noch länger her. In den 2000er war sie wahrscheinlich alleine unterwegs. Ja, genau, das habe ich auch irgendwie so im Kopf, dass ich so als Teenager... Ja. Ich fand die immer wahnsinnig cool. Mit ihrem roten Lippenstift und diesen blonden Haaren. Und irgendwie, es war einfach so eine Erscheinung. Es war so ein Typ. Ja, das stimmt. Ja, die hatte auch echt ein paar coole Lieder. Ja, ja. Ich weiß nicht, was sie jetzt macht oder ob sie noch aktiv ist. Ich weiß es auch gar nicht. Ob sie noch Lieder rausbringt. Aber so die ersten 2 Solo-Alben, ich glaube, die habe ich mir auch gekauft. Und ja, die fand ich echt cool. Ja. Ja. Ja. Bist du jetzt in Form? Ja, ich google gerade, ob hier irgendwas steht, was sie so macht, aber ich glaube, das ist mir zu viel Text. 2017 gab es das letzte Album, aber auch nicht in Deutschland. Ah, doch, schon in Deutschland, aber war nicht in den Charts in Deutschland. Ah, okay. Also schon ein bisschen länger her. Ja. Who you gonna call? Ghostbusters. Die ist schon 49? Wow. Krass. Gott, wir sind so alt. Verschönheitsoperiert eigentlich? Verschönheitsoperiert? boah, weiß ich nicht. Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so aus. Aber schwer einzuschätzen. Ich bin da auch nicht so ein Experte. Ja. Ich erkenne es nur, wenn es ganz offensichtlich ist. Auf dem einen Bild sieht sie ein bisschen komisch aus. Aber, oh Gott. Nee, da gibt es Bilder, die ich nicht sehen möchte. Nee, stimmt. Ja, da sind wirklich ein paar komische dabei. Oh, schade. Sie war hübsch früher. Ist ja auch schon 49, ne? Nein, man kann natürlich auch mit 49 hübsch sein. Ja, ja, aber sie ist total operiert jetzt. Ich sehe es gerade. Das ist okay. Schön. Mist. Ja. Bleiben wir in der Vergangenheit, schwelgen wir in der Vergangenheit, das ist besser. Ja. Ja, soll ich schon die nächste Kategorie ziehen? Ja. Oder wolltest du noch mehr zu Gwen Stefani sagen? Nö, ich glaube, ist alles gesagt. Okay. Nehme ich den hier. Eine Farbe. Mit G. Ja, da gibt es natürlich viele. Es gibt. Aber ich darf ja nur eine sagen, weil du auch noch eine sagst. Okay, dann nehme ich Gelb. Oh, die ist mir gar nicht eingefallen. Ich hatte 2 andere noch im Kopf. Okay. Ich bin gespannt, was du noch sagst. Ich wollte eigentlich zuerst Grau sagen. Ja. Und dann wollte ich Grün sagen. Ja, aber Grün hatte ich auch im Gelb Kopf. Ist mir nicht eingefallen. Aber ja. Ich hatte Grau nicht im Kopf, ja. Was sogar, die Grün kann man noch steigern mit Giftgrün. Doppel-G. GG, ja, genau. Ja, gelb. Oh, ich hatte früher mein ganzes Zimmer gelb gestrichen. Wirklich? Also, ja, so mit. Also so ein Knallgelb oder Ja, es waren Creme-Gelb? zwei unterschiedliche. Also das eine war eher so ein helles, also ein ganz zartes Gelb. Und eine Mhm. Wand war so relativ knallig gelb. Okay. Und also es war so mit, boah, keine Ahnung, wann ich das geschrieben habe, vielleicht so mit 12 oder so. Und dann mit, ich hatte das schon ziemlich lange, ich glaube so mit 17 oder so, habe ich es dann irgendwann mal mit meiner Schwester weiß überstrichen. Das, Ja. und ihr Zimmer auch, weil ihr Zimmer war auch gelb. Und dann haben wir an einem Tag beide unsere Zimmer richtig unprofessionell weiß gestrichen. Und das sah nicht so gut aus danach. Aber ich konnte dieses Gelb nicht mehr sehen. Das hat mich einfach nur aggressiv gemacht irgendwann. Ich konnte es einfach nicht Ja, mehr das sehen. kann. Ja, ich überlege auch gerade. Ich glaube, ich würde mich einfach nicht getrauen, meine Wände zu streichen. Ich habe das Gefühl, jede Farbe wird mir irgendwann verleiden, wenn sie an der Ja, Wand ist, permanent. also jetzt in der jetzigen Wohnung hier haben wir auch gar nichts gestrichen. Also keine Farbe, aber ich hatte zum Beispiel in meinem WG-Zimmer, hatte ich so eine Wand, so ganz, also relativ dunkles, also so Petrol, so ein dunkles Türkis. Ah, oh, Und das es ist sah auch schön, eigentlich ja. mega schön aus. Und es hat mich auch, also ich hatte das nicht so lange, es war vielleicht so 2 Jahre. Aber das Ätzende ist halt dann das Drüberstreichen, ne? Weil du musst, ich Ja, glaube, ich stimmt. musste bestimmt dreimal darüber streichen. Beim Gelb war das nicht ganz so Boah. schlimm, aber Ja. das, wenn du halt so eine dunkle Wand hast, ne, boah, das ist so anstrengend. Und dann schimmert das immer leicht irgendwie durch, wenn da Licht drauf scheint und dann musst du noch mal drüber streichen. Das ist Boah. echt immer anstrengend. Deshalb, da hatte ich irgendwie keine Lust drauf. Ja. Und du kannst ja auch so irgendwie die Wände ganz gut dekorieren ohne Farbe, ne? Genau, Wäre auch und zu die anstrengend. Dekoration kannst du dann eben auch wechseln, wenn es dir verleidet. Ja, eben. Aber eigentlich streiche ich ganz gerne. Ja? Ja, ich finde Streichen echt ganz cool. Aber ich hasse halt, boah, ich hasse richtig doll dieses ganze Abkleben und diese Folie auslegen Oh und so. ja. Das finde ich Ja. das Ätzende, das einfach Die zu streichen. Vorbereitung. Ja, einfach streichen finde ich okay. Aber danach das Abziehen Oh vom ja. Klebestreifen ist bestimmt befriedigend, Das oder? ist schön, So. ja. Dann hast du so eine saubere Kante. Da, ja, wenn sie sauber geworden ist, ne? Dann ist es schön. Aber dann auch alles, was davor und danach passiert, ne? Danach dann auch die ganzen Pinsel auswaschen und Oh ja. irgendwie, oh, das schmeißt man doch eh irgendwie alles weg, weil man kriegt es nicht wieder richtig sauber und dann diese ganzen Ja. Farbeimer und oh, das finde ich dann wieder ätzend. Ja, stimmt. An das habe ich gar nicht gedacht. Gerade wenn man halt auch so hohe Wände hat, ne? Da ist es auch echt anstrengend. Ja. Was ich mir auch anstrengend vorstelle, ist, wenn man noch die Decke streichen muss. Oh Dann Gott, bist du ja. ja, oder? Ja, ich bin in das WG-Zimmer, in das ich eingezogen bin, vor weiß ich Ja. nicht wie vielen Jahren, bin ich in ein Zimmer eingezogen, in dem die Decke zur Hälfte grau, da sind wir wieder beim G, grau gestrichen war. Aber nicht, dass das irgendeinen Sinn hatte, also nicht irgendwie, dass das jemand sich abgeklebt hat und gesagt hat, die Ecke, da mache ich grau, sondern Ja. das war mal alles grau und jemand hat ein bisschen weiß drüber gestrichen, hatte an einer Stelle einfach keine Lust mehr. Oh nee. Und dann war einfach so ein Stück noch grau. Und dann Super. dachte ich mir, ja, was soll ich machen, ne? Also da war, das war auch mit der WG, war alles so ein bisschen, da gab es irgendwie keine Hausverwaltung, gab es auch keine Kaution. Also da hat sich keiner so richtig gekümmert, wie das Zimmer halt aussieht, als ich, also während des Einzugs. Und dann habe ich halt gesagt, ja, mache ich das selber. Beziehungsweise mein Vater hat es dann gemacht und das war so ätzend. Also, das ist so anstrengend und dann ist das halt auch, weil das schon so oft drüber gestrichen wurde, ist das immer so abgeblättert. Ja. Und du konntest da gar nicht richtig drüber streichen, aber am Ende hat es dann so halbwegs funktioniert und ich hatte dann eine weiße Decke und nicht mehr irgendwie so ein Stück grau. Aber Decke ist Oh. wirklich Horror. Ja. So über dem Kopf, das geht so in die Schultern und ja, Ja, sehr das anstrengend. auf jeden Fall. Und es ist halt, ich meine, hier ist es auch was anderes, Decken zu streichen. In einer großen Kirche oder so, dann liegen sie ja quasi so direkt unterhalb der Decke und können so im Liegen streichen, weil Ja. die ja dort irgendwie hochkommen müssen. Aber Ja, ja, das eben so stimmt. in einer normalen Wohnung. Nee, aber eigentlich, ja, eigentlich muss man die Decke, muss man ja nicht immer zwingend streichen, oder? Also, Nee. wenn die einmal gestrichen ist. Also ist es halt ja manchmal so, wenn die Wände, wenn du die dann weiß machst, dass du dann einen Unterschied zur Decke siehst, ne? Dass das dann nicht mehr ganz so frisches Weiß ist wie dann die Wände. Dass das so ein Unterschied ist, so ein bisschen. Aber die Wände, die sind halt auch eher in Mitleidenschaft, ja. Also ich denke an meine Wand, die ich habe, wo ich mein Bett dran gestellt habe. Dort gibt es so rote Schlaken drauf, weil ich in der Nacht mit meinen Zehen dann wahrscheinlich dran gedotscht bin. Und die hatten halt roten Nagellack drauf. Und dann, jetzt ist so ein bisschen Nagellack an der Wand. Ja, schön. Tja. Und das passiert an der Decke nicht. Das stimmt. Ja, ich habe an einer Wand ein bisschen Blutspritzer, wo ich aber einfach die Kommode dran gestellt habe. Ja, da gab es einen kleinen Unfall beim Einzug. Mhm. Und mein Freund hat mir mit einem Teppichmesser aus Versehen in die Hand geschnitten. Oh Gott. Und dann ist das Blut gegen die frisch gestrichene Wand gespritzt. Oh nee. Ja. Und dann haben wir beschlossen, wir streichen das jetzt nicht nochmal, wir schieben einfach die Kommode davor. Also, ja. Sehr gut. Da steht jetzt die Kommode. Und wenn wir dann ausziehen. Dann beim Auszug kommt plötzlich Blut hervor. Dann sehen wir es wieder. Aber nee, ich weiß nicht, ob ich das jemals vergessen werde, dass da Blut an der Wand ist. Diese Geschichte werde ich nicht so schnell vergessen. Gut, eben, du weißt immerhin, wie das Blut dorthin gekommen ist. Jemand anderes würde irgendeine wilde Spekulation vielleicht. Das ist jetzt auch nicht enorm viel, ne? Aber es sind halt schon so ein paar kleine Spritzer, die da hingekommen sind. Okay. Ja. Willst du die nächste ziehen? Ja, mach ich. Eine Serie oder Serie, ich weiß nicht. Oh Gott. Ja, mir fallen zwei Sachen ein, aber die habe ich beide nicht geguckt, deshalb ist das blöd. Okay. Warte, ich überlege nochmal kurz. Serie. Okay. Soll ich dir sonst mein Intro vorsingen und schauen, ob du es... Ja, mach mal. Aber wahrscheinlich, ja, okay. Warte. When you leave, I will follow you anywhere. Ja, das habe ich gerade... Ist das Gilmore Girls? Ja. Ja, aber das habe ich nicht geguckt, aber das war das, was mir auch eingefallen ist. Das hast du nicht geguckt. Nee. Oh, aber ja, das ist mir auch eingefallen, aber da dachte ich, das ist doof, wenn ich das sage. Genauso wie Gilmore Girls. Nee, nicht Gilmore Girls. Gossip Girl. So rum. Heißt das beides Gossip Girl? Gossip Girl, was ist das schon wieder? Das war auch mega. Das habe ich aber auch nicht geguckt, weil ich fand das beides langweilig. Tut mir leid. Nee, geh mal. Ja. Oh. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß, dass das ganz viele toll fanden, aber irgendwie konnte ich das nie so richtig was mit anfangen. Gut, Gossip Girl habe ich auch nicht gesehen. Das sagt mir nichts, nee. Okay. Aber mir ist jetzt noch was anderes eingefallen, was ja gerade wieder läuft. Weißt du, wovon ich spreche? Nein, weißt du. Läuft, glaube ich, seit letzter Woche Montag wieder. Mhm. Ja. Das habe ich halt nicht geschaut. Wir reden von Stimmt. Game of Thrones. Ich habe nur, ich weiß ja nicht, bei welcher 100. Staffel sie da jetzt mittlerweile sind, aber ich habe da schon, glaube ich, 4 oder 5 Staffeln geguckt. Mhm. Aber da, wo man das streamen kann, das läuft ja auf Sky, glaube ich. Ja. Da war das einfach, also da war das einfach irgendwann nicht mehr verfügbar. Da hatten die dann scheinbar irgendwann nicht mehr die Rechte und dann gab es das da nicht mehr. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, wenn wir das jetzt aufhören zu gucken, dann müssen wir wieder von vorne anfangen irgendwann. Ja. Und dann bin ich so richtig, richtig panisch, habe ich dann die DVDs gekauft, weil ich gesagt habe, wir müssen das jetzt weitergucken. Und habe aber, glaube ich, irgendwie Staffel, 3 und 4 gekauft. Die haben wir dann geguckt, weil wir dann dachten, okay, vielleicht kommt das irgendwann wieder. Ja, und jetzt, dann ist es jetzt irgendwie so ein bisschen, hat sich verlaufen und wir haben es nicht mehr weitergeguckt. Ja. Und jetzt die neue Staffel auch nicht? Nee, weil ich will erstmal, wenn die anderen Sachen gucken noch, was davor war. Okay. Aber wie gesagt, ich müsste jetzt, glaube ich, wieder von vorne anfangen, weil ich gar nicht mehr weiß. Ich wusste schon, als während ich es geguckt habe, nicht, wer da wer ist und wer da Also ich finde das so kompliziert. Aber muss man sich das überhaupt merken? Also was ich mitbekommen habe, ist, dass ja sowieso alle sterben. Ja, das stimmt. Eigentlich, ich denke auch, ich habe mir immer so gedacht, okay, das ist jetzt der und dann, ah nee, jetzt ist er tot. Kannst du eigentlich direkt wieder aus deinem Gehirn löschen. Also, wahrscheinlich muss man sich jetzt nicht alle so merken vom Namen her. Aber es macht es halt schon einfacher, wenn dann welche über diese Person reden, wenn du dann weißt, wer das ist, ne? Ja, das gut, ist halt das oft, dass ich dann immer gedacht habe, wer war das denn jetzt nochmal? Weil die auch nicht gerade, die heißen ja nicht Saskia oder Maren, ne? Die haben schon ein bisschen kompliziertere Namen. Ja. Ja, und, verstehe. Ja, aber ach, ich weiß auch nicht, ich habe auch lange irgendwie, habe ich es nicht geguckt und irgendwann dachte ich dann, ja, jetzt könntest du mal anfangen. Und es ist schon ganz cool, aber ich kann auch verstehen, wenn man das nicht mag. Also, wie gesagt, ich will gar nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich es mag oder nicht, ich habe wirklich 0 Minuten davon gesehen. Beziehungsweise eine. Ja, ich kann dir die DVDs ausleihen. Ich habe, glaube ich, Staffel 1 bis 4. Ich komme nach Köln. Dann machen wir einen Marathon. Game of Thrones. Ja. Ja. Ich war wirklich, also ganz ohne Witz, war ich zwischenzeitlich kurz davor, mir Zettel und Stift zu holen und aufzuschreiben. Also einfach Namen aufzuschreiben und irgendwie mir so ein Stichwort dazu, weil ich dachte, ich kann mir sonst nicht merken, wer da wer ist. Aber dann dachte ich so, das ist ja irgendwie auch nicht das Wahre. Ich will das ja eigentlich genießen und nicht da irgendwie das wie, ja, als ob das jetzt eine Hausaufgabe in der Schule wäre. Alles mitschreiben. Ja. Schwierig. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu doof. Ich weiß es nicht. Oh. Vielleicht bin ich einfach, ist das zu viel für mich. Ja. Ja. Ja, möchtest du noch was zu Gilmore Girls. Ich verwechsel jetzt Gilmore Girls und Gossip Girl. Oh Gott. Ja, nee, Gilmore Girls sind die coolen Girls. Sind die coolen? Okay. Ich fand die beiden Schauspielerinnen auch immer so hübsch. Ich fand die so wirklich hübsch. Die Mutter und die Tochter. Ja, das stimmt. Eben, das lief ja auch irgendwie in den 90ern recht lang. Die hatten auch einige Staffeln. Ja. Und ich habe jetzt nicht konsequent alles geschaut, aber ich habe, glaube ich, schon ziemlich viel gesehen. Und ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hat ja dann Netflix nochmal irgendwie 4 Folgen, neue Folgen rausgebracht. Ja, stimmt. Das habe ich mal irgendwie nebenbei mitbekommen. Genau. Und das war auch cool. Also nach diesen 4 Folgen dachte ich, hatte ich wirklich so das Gefühl, ach nö, ich muss es jetzt aufhören. Also ich hätte noch weitergeschaut. Okay. Ich fand es sympathisch. Aber da kommt jetzt nichts mehr? Ich glaube nicht, aber ich habe mich auch nicht irgendwie großartig informiert. Aber oft ist es ja so, dass wenn das dann irgendwie nach ein paar Jahren nochmal wiederbelebt wird, ne, dass es dann nicht so gut ist. Ja, hatte ich auch die Befürchtung, aber wenn ich mich recht erinnere, fand ich es wirklich gut. Okay. Eigentlich, ja. Dann ist ja gut. Ja. Ja. Dann kann ich ja schon mal die nächste ziehen, ne? Eine schaffen wir auf jeden Fall noch. Machen wir noch eine, ja. Und zwar, mal wieder essen. Mm. Eine Kuchensorte. Ja, das ist einfach. Kugelhopfen. Oh, das war das Gleiche, was ich auch sagen wollte. Mist. Ja gut, ich sag Kugelhopf, du kannst Kugelhopf. Ja, ihr sagt stimmt. Doch Hupf, oder? Aber am Ende ist es halt der gleiche Kuchen, ne? Wie sieht denn dein perfekter Kugelhopf aus? Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen gemacht. Nicht? Ich glaube nicht. Ich finde, eigentlich ist das der schönste Kuchen, den man braucht. Ja, das stimmt. Aber eigentlich ist doch nur die Form das Besondere, oder? Ist es nicht einfach so ein normaler Marmorkuchen? Also so ein, eben, das ist die Frage. Ich habe jetzt auch einen Marmorkuchen vor Augen, aber ich glaube, es gibt ja auch diesen typischen Kugelhopf. Ist der aus dem Elsass ist, glaube ich, quasi ein normaler Rührteig, aber dann mit Rosinen noch drin. Ich mag keine Rosinen. Puderzucker drüber. Ja, ich auch nicht. Ja, ich hätte jetzt auch einfach so einen Marmorkuchen gedacht. Oh, das sieht ganz schön lecker aus. Ich habe es gerade mal gegoogelt. Ja, wobei, hier sind auch welche so mit Kirschen oder so drin. Oder mit Rosinen auch. Oder einfach so Schokostückchen. Kann man wahrscheinlich so ein bisschen variieren, ne? Ja, es ist schon wirklich ein sehr hübscher Kuchen. Ich habe gar nicht so eine Form. Müsste ich mir vielleicht mal kaufen. Dann mache ich vielleicht auch mal einen. Ja, eine Form habe ich. Was ich einfach merke, ist beim Backen, es ist natürlich, ich habe so die Zeiten von einem Cake im Kopf. Aber Kugelhopf ist ja dann beim Backen anders, weil Loch in der Mitte und so. Geht der schneller dann, oder was? Ich glaube Oder? schon, ja. Ja, deshalb. Aber es ist wirklich, ich finde ihn so schön. Ich finde ihn. Ja, der ist wirklich hübsch. Es gibt ja auch so kleine, ne? Ja, die Die sind auch so eher wie so süß. Muffins sind, dann sind auch Ja. niedlich. Ist eigentlich Rotkäppchen ein Grimm-Märchen? Hätte ich jetzt gedacht, eigentlich. Weil die hat ja ihre Großmutter auch einen Gugelhopf mitgebracht, oder nicht? Die hatte doch Puh. einen Gugelhopf im Korb. Ja, es kann gut sein. Hat sie, ja, vielleicht. Rotkäppchen, Gugelhopf. Ich weiß gar nicht mehr, was die der Oma da vorbeibringt. Ich sehe sie nur mit einem Körbchen vor mir. Aber was da drin ist, weiß ich nicht. Da. Ah, es steht nur, macht Rotkäppchen sich mit einem Korb, in den sie den selbst gebackenen Kuchen und eine Flasche Wein Ja, versteckt. okay. Also es ist nicht, okay. Na Es ist gut. nicht zwingend ein Gugelhopf. Okay. Ja, ich bin noch am Überlegen, was ist noch. Aber mit G. Ein gedeckter Apfelkuchen. Ja, stimmt. Gedeckt Sagt man doch ist so, dann ne? auch so mit, ja, mit so Teigstreifen Ja, oder so. genau. Wobei das ist, So glaube ich, ein nochmal, das heißt nochmal bisschen. anders, oder? Ist das nicht irgendwie Apfelstriemen oder so? Ist, glaube ich, nochmal was anderes als Ah, das gedeckter. kenne ich nicht. Ja, okay. Also komplett gedeckt, eine ganze Decke. Ja, aber ich weiß nicht, aus was diese Decke Kuchen. besteht. Ich glaube, aus dem gleichen Teig. Ist es Mürbeteig? Weiß Aber ich glaube, wir sprechen von demselben. Oh, das könnte ich gerade. eigentlich machen. Ich Das habe ist noch so viele irgendwie. Äpfel und da passen ja viele Äpfel rein. Ja, also Ah, das ist eine gute Idee. hier sieht das so aus, Ja. als ob da nochmal so eine dünne Teigschicht drüber ist und dann halt noch so Zuckerglasur. Und Auch noch. dann ist er gedeckt, ja. Aber du kannst. Ja. Warum hast du denn so viele Äpfel? Hast du aus dem Garten welche gepflückt? Nee, ich habe so ein Gemüse- und Früchte-Abo und ich kriege dann jede Woche eine Kiste. Ah. Und die letzten Male waren einfach immer Äpfel drin und zwar viele Äpfel. Und ich Okay. meine, ja, weiß nicht, irgendwie komm ich nicht nach mit Äpfel essen oder verwerten. Ja, das glaube ich. Aber kannst du nicht auch so Apfelmus oder irgendwas Apfel? Ja, das, Weiß ja, nicht, habe was ich man auch noch. schon gemacht. Ja, aber jetzt so ein gedeckter Kuchen, das sieht gut aus. Ja. Du hast ein Gemüse-Obst-Abo oder was ist das? Ja. Ja, vom Bauern aus der Nähe. Und der bringt mir halt jede Woche vor die Tür so eine Kiste mit Gemüse, Obst und Eiern im Wert von 10 Franken. Das ist ja Und dann cool. habe ich immer so saisonale Sachen bei mir zu Hause, die halt wirklich aus der Umgebung kommen, jedenfalls das meiste. Das ist ja Ja. richtig cool. Kennst du den oder bietet er das einfach für jeden an? Der bietet es so an, ja, Ah, okay. irgendwie Umkreis, weiß auch nicht, 15 Kilometer oder so, ja, liefert er. Das ist Und dann ja gibt es cool. halt verschiedene Abos für eben Einzelpersonen oder Ja, klar. Zweierhaushalte oder Familien. Ja, das finde ich echt toll. Das Ja, mag ist ich mega gern. cool. Da musst du ja eigentlich fast gar nichts so im Supermarkt kaufen, oder? An Obst. Und. Ja, eigentlich kaufe ich wirklich fast nichts mehr. Es ist so, ja. Ja. Das ist mega cool. Ja. Ja, und man wird halt auch so ein bisschen dazu gedrängt, was zu brauchen, wo man vielleicht jetzt selber nicht gekauft hätte. Also ich habe schon die Sachen, die ich gar nicht mag, habe ich angegeben, dass ich die nicht Ja, haben okay. möchte, weil das bringt's dann ja auch nicht. Ja, das stimmt. Aber sonst, ja, wird man halt so, okay, ich habe jetzt das zur Verfügung, was mache ich damit? Ja. Und dann ist man so ein bisschen gefordert. Das Ja. stimmt. Aber ist eigentlich auch ganz cool, weil dann hat man schon mal so eine grobe Richtung, was Ja, man ja. machen könnte, ne? Und nicht so komplett Genau. planlos. Aber das ist Ja. echt cool. Ja, das mag ich voll. Das gibt's bei euch wahrscheinlich nicht in der Großstadt, Nee. oder? Habe ich jedenfalls noch nie von gehört. Na. Aber die, jetzt, ich war ja bei der, jetzt über Ostern bei der Familie von meinem Freund. Die wohnen in der Nähe von Hamburg. Und da gibt es auch, also ist auch eher dörflich. Und da gibt es auch halt relativ viele Bauernhöfe und so. Und die haben dann quasi auch wie so einen eigenen kleinen Laden. Also es ist eigentlich nur, ja, es ist so ein Geschäft, was ist richtig, also es ist, ich war da kurz drin, ist wie so ein Süßigkeitenautomat, halt mit Eiern und Milch und so, was hatten die da noch? Auch so, so selbstgemachte Brühe, so Hühnerbrühe und Gemüsebrühe und weiß ich nicht was. Und das kannst du dir dann halt da so an diesem Automaten ziehen, aber es ist halt von denen frisch gemacht. Du kannst halt jederzeit hin. Cool. Und das fand ich ziemlich cool. Und die holen da halt auch immer ihre Eier und ihre Milch und so. Das fand ich schon echt nicht schlecht. Also das Sachen hat man, sind super. Das hat man in Köln nicht wirklich. Aber hier gibt es halt auch keine Bauernhöfe, ne? Eine Geschäftslücke. Jetzt kannst du dein Business starten. Ja. Wobei das, also ja, doch, ich habe gerade überlegt, dass du mit den Eiern gibt es bei uns hier so auf den Dörfern auch, dass die da auch wie so einen Automaten haben, dass man sich die da ziehen kann. Okay. Fallen die dann da auch so runter und sind kaputt? Nee. Also jetzt bei diesem Automaten, wo ich jetzt da in Hamburg war, da ist das eher, ist schon relativ, relativ modern oder relativ technisch, das gibt's ja bei so normalen Süßigkeiten oder Getränkeautomaten auch, dass da so ein Ding hinfährt und das so raus, dann wird das so rausgeschoben und dann fährt das so langsam runter und dann kannst du diese Luke öffnen. Aber bei diesem einen Eierautomaten, den ich gerade im Kopf habe, da sind einfach ganz viele kleine Fächer und du wirfst das Geld rein und dann geht ein Fach auf und dann kannst du die einfach rausholen. Ach so, ja. Also. Okay. Das war ganz praktisch. Früher habe ich da mal irgendwie, wenn ich sonntags, keine Ahnung, wollte ich dann plötzlich irgendwas backen und hatte aber alles da, nur halt irgendwie keine Eier. Nämlich da habe ich da manchmal was geholt. Das weiß ich noch. Ah, das ist super. Ja. Ja, ist echt praktisch, wenn du sowas in der Nähe hast. Ja, was so Gemüse und Eier angeht, dann kann ich eigentlich immer, in meiner Umgebung gibt es so viele Bauernhöfe. Ja, das ist voll cool. Da kann ich jederzeit in irgendeinen Laden gehen. Ja, voll gut. Ja. Ist halt auch preisgünstiger, wenn man direkt vom Hof kommt. Ja. Das stimmt. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit diesen gedeckten Apfelkuchen vor mir. Ich sollte das mal wieder schließen. Sonst will ich den noch essen. Ja, apropos. Den Gouda, den Apfelkuchen und den Kugelhopf. Ich habe ja letzte Woche Donnerstag habe ich mein Zuckerfasten dann gebrochen. Ja. Weil, an dem Donnerstag, genau, Freitag war ja Karfreitag, und am Donnerstag habe ich dann, da war auch so schönes Wetter, und da habe ich dann gedacht, ich kaufe mir jetzt ein Eis. Und dann du hast recht. Bin ich zu der Eisdiele hier bei uns in der Nähe, die ist auch sehr lecker, und habe mir so einen Schokobecher geholt. Aber mir war ein bisschen schlecht danach. Also so. Hattest du so einen Zuckerschock? Ja, drei Kugeln Eis, dann halt noch Sahne drauf, dann so Schokosoße und Schokostreusel, und das war ein bisschen zu viel auf einmal, glaube ich. Aber auch sonst, ich habe jetzt eigentlich gar nicht so viel Süßes gegessen über Ostern. Also es ging und habe auch irgendwie gar nicht so ein krasses Verlangen danach. Deshalb mal schauen, wie ich jetzt weitermache. Ja. Weil ich will jetzt natürlich auch nicht wieder, weil wenn ich jetzt einmal wieder so ein bisschen anfange, dann wird es, glaube ich, wieder mehr. Das will ich eigentlich nicht. Wie lange hast du jetzt durchgehalten? Ja, das war von Aschermittwoch, das war, glaube ich, Anfang März. Ich glaube, es war der 1. März oder so, oder 2., keine Ahnung. Ja. Ja, es waren jetzt 5 Wochen, 5 oder 6, ich weiß gerade nicht, irgendwie so um den Dreh. Halt mit irgendwie 2 kleinen Ausnahmen, wo ich dann irgendwie mal einen Muffin am Geburtstag von meinem Freund gegessen habe. aber nee, sonst, es ging irgendwie jetzt voll schnell, ich weiß auch nicht. Das ist war ganz echt entspannt. Cool. Ja, und ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag oder woran es liegen könnte, direkt aber wieder Kopfschmerzen, als ich angefangen habe, Zucker zu essen. Ah ja? Also ich weiß nicht, ob das irgendwie wieder Einbildung von mir war oder ob es irgendwie nur Zufall war, wetterbedingt, keine Ahnung. Aber direkt wieder Kopfschmerzen. Ganz komisch. Hm. Ja. Ja, interessant. Jetzt kannst du das ein bisschen beobachten, wenn du das nächste Mal wieder isst, ob es auch so ist. Ja, mach ich. Ja, aber jetzt, wo auch so schönes Wetter ist, hole ich mir dann auch mal gerne ein Eis. Ja. Wobei man ja auch Ausnahmen, man kann ja auch sagen, man isst nur halt irgendwie Eis, ne? Aber jetzt nicht auch noch Schokolade oder weiß ich nicht, sondern sucht sich irgendwie eine Sache aus. Oder halt nur am Wochenende. Ja, genau. Oder irgendwie, man sucht sich einen bestimmten Tag aus oder weiß ich nicht was. Ich habe heute auch schon wieder ein Eis gegessen. Aber nur eine Kugel. Nur eine Kugel. Schokolade? Nee, Salzkaramell diesmal. Oh. Ja, ist auch sehr lecker. Das klingt gut. Ja, und ich habe trotzdem Hunger jetzt. Und weil jetzt ist es schon 9:30. Es ist viel zu spät zum Essen jetzt. Mist. Naja, mal gucken. Ja, war es das für heute? Ja, wir lassen Oder? jetzt Ja. alle mit einem hungrigen Gefühl ihrer selbst wieder. Wobei, ja, es war ja gut, Gouda und Kuchen, ne? Und Und Gartenerbsen. Gartenerbsen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas war noch, aber mir ist gerade das Wort nicht mehr eingefallen. Ja, das ist doch eine schöne Kombination. Ja, aber nur schade, dass sie jetzt schon wieder zwei Essenskarten weg sind. Ja, ach, stimmt. Aber wir schaffen es. Wir bringen das Essen immer wieder rein. Ich glaube auch Ob an die uns. Karten wollen oder Ja, nicht. irgendwie schaffen wir es. Ja. Ja, dann bis zum H, oder? A, B, Ja, C, ich D, musste E, gerade H, nachzählen, ja. aber ja, Ich auch. genau. Es hat nicht ganz gereicht für H wie Hase Ostern, aber Das stimmt, wegen ein paar technischen Problemen auch, ne? stimmt. Und wir sind ja auch viel beschäftigte Frauen, ne? Da ist das nicht so Ja, einfach. Business, Business. Aber ja, bald hoffentlich wieder auf allen Kanälen, die wir so hatten, zu hören, ne? Außer SoundCloud. Die wollen wir nicht mehr. Genau, die wollen uns nicht mehr und wir wollen sie nicht mehr. Ja, naja, Nein, aber wir hoffen bald eine gute und stabile Lösung zu haben. Ja, genau. Ja, wir arbeiten auf jeden Fall daran mit Unterstützung. Ja, gemeinsam schaffen wir das. Auf jeden Fall. Ja, dann bis. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Ihr müsst jetzt alle schlafen gehen. Genau. Okay. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Ciao.